Eis, das irgendwo zu Boden fällt. Nur das Laub glänzt, angestrahlt von den Straßenlaternen in den leeren Becken. Mein riesiger Schatten fällt weit hinter das verschlossene Eingangstor. Dort hinten irgendwo müssen wir uns begegnet sein. Dort hinten irgendwo warf sich der schwarze Schleier deiner Haare immer wieder gegen mich. Mir wird kalt. Die Zigarette klemmt zwischen den steifen Fingern. Selbst die Menschen in den Limousinen haben ihre Mäntel an. In der letzten U-Bahn über mir ist niemand zu erkennen. Meine Schritte gehören einem anderen. Ich wünschte, sie tragen mich zu dir und nicht in die Einsamkeit hinter meiner Wohnungstür. Die Gaso zählt das Verbrennen. Ich sehe dich an. Fotos auf den Fliesen in meinem Badezimmer. Ich küsse jedes mit dem Zeigefinger und der Augenblick meint, dein warmer Duft ist nur eine Berührung weit. Wann ist wieder Sommer? Wann ist wieder Sommer? Du schläfst. Und um dich ist Schlaf, als mein Atem steigt und von deinem Fenster aufgehalten wird. In meiner versteckten Hand liegt das schönste Paar der eingefrorenen Lippen. Ein Kuss, den ich vom Grund des gefliesten Sees mitnahm. Du träumst und um dich ist Landschaft, während ich durch die Wände steig und über die Hoffnungen deiner Bilderwelt streife. Ich reise verloren durch die Porengitter deiner Häute. Ich ziehe eine Handvoll Badeanzüge heraus und werfe sie enttäuscht vor dein Bett. Ich schmecke Traurigkeit und sehne mich nach deinem Geschlecht. Wann ist wieder Sommer?